szans. Kiedy lecz do Jona wam iść dom, jechać szwieją on Weissbachą. Wer die falschen Eltern hat, hat von Anfang an verkackt. Seine Kostensprache trifft bei euch auf pure Ignoranz. Einem Jungen namens Kevin gebt ihr niemals eine Chance. Ihr habt alles, was ihr braucht, dickes Konto, dicker Bauch. Seid die Macker im Büro, Kevins Mom putzt euer Klo. Ihr guckt Tatort und lest Bildzeitung, seid furchtbar kultiviert. Ihr seid Deutschlands beste Bürger, Kevin ist nicht so wie ihr. Ein Leben ohne Angst und gesellschaftlichen Zwang. Eine Zukunft ohne Not. Kevin wär so gern Pilot. Jungs wie Kevin scheitern spätestens an eurer Arroganz. Bleibt lieber unter euch und gebt Kevin keine Chance. Kevin ist ein ganz normales Kind.